Die Autorität, ihnen die Freiheit zu nehmen unter der Maske der Demokratie. Menschen können niemals frei sein, weil sie schwach sind, korrupt, wertlos und ruhelos. Der einzige Weg, damit fertig zu werden, ist eine Radikalkur.